Hören, Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Sie hören jede Ansage einmal. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Hallo Susanna, ich bin es, Mariam. Ich kann's kaum erwarten, bis du morgen auch bei mir in der Firma anfängst. Das wird super. Du hast mich ja gefragt, ob man sich bei uns duzt oder siezt. Gute Frage. Bei uns duzt man sich unter Kollegen. Die Chefs spricht man zwar mit Vornamen an, siezt sie aber. Mein Tipp wäre erstmal, alle mit Familiennamen und sie anzusprechen. Das Du werden die, die es wollen, dir dann schon von ganz allein anbieten. Wenn du sonst noch Fragen hast, melde dich gern. Ansonsten sehen wir uns morgen um 8 am Haupteingang. Ich freue mich. Tschüss! Nummer 1. Hallo Emilia, hier ist Mohammed. Du, ich habe morgen eigentlich Dienst, kann aber nicht kommen, weil meine Frau gerade auf Geschäftsreise ist und ich unseren Sohn vom Kindergarten abholen muss. Im Dienstplan habe ich gesehen, dass du morgen eigentlich frei hättest. Wärst du vielleicht bereit, meine Stunden zu übernehmen? Ich könnte dafür am Freitag arbeiten. Was hältst du davon? Soweit ich weiß, dürfen wir ja keine Extraschichten mehr machen und Überstunden aufbauen. Meld dich einfach. Ich wäre dir echt dankbar. Ciao! Nummer 2. Hallo Herr Siebert, Hernandez hier. Ich bin ja heute im Homeoffice, habe aber leider meine Notizen von unserem gestrigen Gespräch bezüglich des Betriebsausflugs auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Wir hatten uns ja gegen die Mitnahme der Familienmitglieder entschieden, richtig? Und Sie wollten sich um die Aktivitäten kümmern, oder? Dann bleibt mir ja nur noch einen Bus zu bestellen und Restaurantreservierungen zu machen. Rufen Sie mich doch bitte einfach zurück und entschuldigen Sie das Durcheinander. Auf Wiederhören! Nummer 3. Morgen, Gül, hier ist Stefan. Du, ich erreiche in der Firma noch niemanden, aber könntest du bitte im Personalbereich Bescheid geben, dass ich krank bin und nicht kommen kann? Ich weiß, das ist schon das 10. Mal in den letzten Wochen, aber in diesem Großraumbüro stecke ich mich sofort bei allen an. Eine Krankschreibung vom Arzt hole ich mir jetzt noch nicht, vielleicht bin ich ja in 2 Tagen schon wieder fit. Nur mit der Chefin muss ich demnächst reden und um einen Einzelarbeitsplatz in einem anderen Raum bitten. So geht das nicht weiter. Danke und hoffentlich bis bald. Nummer 4. Stella, hier ist Malaika. Du, ich bin ja gerade im Außendienst und gefühlt seit Tagen in ganz Deutschland unterwegs. Jetzt hat mich eine Schule angerufen, bei der es sowieso so viele Schwierigkeiten im Vorfeld gab. Ihnen wurden falsche Stühle in falscher Menge geliefert. Mein Laptop ging gestern leider kaputt und ich kann auf den Auftrag nicht zugreifen. Könntest du das bitte überprüfen, mit der Schule in Kontakt treten und mir dann Bescheid geben? Sobald ich zurück bin, fahre ich persönlich bei denen vorbei und werde mein Bestes tun, sie nicht als Kunden zu verlieren. Danke dir! Ende von Teil 1.